SWR 2 Wissen. Die Arroganz der Informierten, Eliten und globale Ausgrenzung im Internetzeitalter von Robert Kurz. Richard, 32, präsentiert sich im Internet als das, was er ist, eine Ich-Firma im Internet. Er surft nicht nur virtuos durch das World Wide Web, auch sein Umgang mit Software und Hardware ist souverän. Einen Laptop kann er im Schlaf auseinandernehmen und wieder zusammenbauen. Richard schreibt Programme, aber er hat auch ein Händchen für Grafik, Design und dergleichen. Selbstverständlich verkauft er sich meistbietend an Firmen oder Institutionen aller Art. Ein Weltkonzern der Elektronik war bis jetzt ebenso darunter wie ein Museum für Industriekultur. Zu Terminen kommt Richard gern auf Inline-Skates an, aber trotzdem mit Anzug und Krawatte. Im weitesten Sinn ist er in der Werbebranche tätig. Mal stellt er die Website eines Unternehmens zusammen, mal schmuggelt er eine werbliche Botschaft in ein Computerspiel ein oder er hilft einfach aus, wenn wieder irgendwo ein System zusammengebrochen ist. Sogar selber aufgetreten ist er schon, unter seinem vollen Namen in einem Werbespot für eine Direktbank. Immerhin sieht Richard wirklich blendend aus. Er pflegt seinen Körper wie ein Model, spielt regelmäßig Tennis und liebt leichte, aber exquisite mediterrane Kost. Mit einem Wort, Richard ist ein sogenannter Bobo. Er gehört zur neuen Elite der globalisierten Informationskultur mit lockerem Habitus, toleranten Anschauungen, beruflichem Ehrgeiz und souveränem Konsumverhalten, wie sie der US-Journalist David Brooks beschreibt. Das ganze 20. Jahrhundert hindurch hatte man relativ gut zwischen der bourgeoisen Welt des Kapitalismus und seiner Gegenkultur, der Bohème, unterscheiden können. Die Bourgeoisie, das waren die Spießer und Pragmatiker, die an Tradition und Moral festhielten, für große Unternehmen tätig waren, in den Vorstädten lebten und sonntags in die Kirche gingen. Die Bohémiens dagegen waren Freigeister, die sich über alle Konventionen hinwegsetzten. Künstler und Intellektuelle, Hippies und Beatniks. Nach dem alten Schema standen die Bohemians für die Werte der radikalen 60er und die erfolgreichen Yuppies der 80er Jahre waren die Bourgeoisie. Nun aber waren mit einem Mal Bohème und Bourgeoisie miteinander vermischt. Es war einfach nicht mehr möglich, einen Espresso-süchtigen Künstler und einen Cappuccino-liebenden Banker auseinanderzuhalten. Die immaterielle Welt der Information verschmilzt mit der materiellen Welt des Geldes. Wir leben in einer Zeit, die ideal ist für Menschen, die aus Ideen Produkte machen können, meist gebildete Leute, die mit einem Bein in der Welt der Bohème und Kreativität stehen und mit dem anderen fest in einem bourgeoisen, von Ehrgeiz und materiellem Erfolg geprägten Umfeld. Die Vertreter der neuen Elite des Informationszeitalters sind bourgeoise Bohémien oder kurz Bobos. Sie sind es, die in unserer Epoche den Ton angeben. Sie sind das neue Establishment. Gut und schön, aber was machen die anderen? Ich meine all diejenigen, die sich nicht zur locker-flockigen Elite der Bobos rechnen können. In den USA gibt es heute ungefähr 9 Millionen Haushalte mit einem Einkommen von mehr als $100.000 im Jahr. Ein Großteil dieser Schicht rekrutiert sich weiterhin aus den alten industriellen und akademischen Eliten. Immerhin haben auch Ingenieure, Anwälte, Ärzte, Lehrer und Bankdirektoren gelernt, mit den Techniken und Medien des sogenannten Informationszeitalters umzugehen. Das konnte nicht geschehen ohne kulturelle Infiltration durch die Macher und Träger dieser Systeme. Auf diese Weise sind Lebensstil, Denkweise und Haltungen der Bobos zur gesellschaftlichen Leitkultur geworden. Aber in den USA leben inzwischen 270 Millionen Menschen. Die wenigsten aus dem großen Rest können als Wasserträger der neuen Elite ihr Leben fristen. Denn die Informationsgesellschaft ist bekanntlich relativ beschäftigungsarm. Sie hat eine ungeheure Masse von industriellen Jobs wegrationalisiert, ohne auf ihrem eigenen Gebiet ausreichend neue zu schaffen. Im Internet können sich keine fleißigen Hände regen wie in den Fabriken des Industriezeitalters. Was außerhalb des schmalen Segments von neuen und alten Eliten bleibt, sind fragwürdige und prekäre Billigjobs für Kassiererinnen oder Lastwagenfahrer. In den angelsächsischen Ländern ist heute, wie in der dritten Welt, ein erheblicher Teil der Bevölkerung bereits aus der sozialen Statistik herausgefallen. Auch hierzulande stimmt die offizielle Zahl der Arbeitslosen schon längst nicht mehr mit der wirklichen überein. Die extreme Spaltung von Einkommen und Beschäftigung wiederholt sich beim Zugang zu den Medien und Netzen der Informationsgesellschaft. In den USA verfügen etwas weniger als 50% der Bevölkerung über einen Zugang zum Internet. In Westeuropa sogar nur 30%. Die Hälfte bis zwei Drittel sind also ausgeschlossen. Ich nenne das eine Ausgrenzung neuer Art. Denn die Informationsgesellschaft ist die erste Gesellschaft in der Geschichte, die keinen gemeinsamen kulturellen Rahmen mehr hat. Die soziale Spaltung wird identisch mit einer Spaltung der Kulturtechniken. Birgit, 37, bildet in jeder Hinsicht den sozialen Gegenpol zu Richard. Es ist allerdings kein Zufall, dass die sogenannten Chancen und Risiken der Informationsgesellschaft im Durchschnitt auch nach der Geschlechtszugehörigkeit polarisiert sind. Birgit muss als Alleinerziehende mit ihren drei Kindern von der Sozialhilfe leben. Und mehr als 90% der Alleinerziehenden sind Frauen. Nach kapitalistischen Kriterien arbeitet Birgit nicht. Aber ihr Tag ist aufreibender als der eines Managers und abends fällt sie erschöpft ins Bett. Der 3,5-jährige Robert, ein lebhaftes Kind, braucht Betreuung rund um die Uhr. Ein Kindergartenplatz für ihn ist nicht in Aussicht. Die 9-jährige Katrin hilft ein bisschen mit im Haushalt, aber sie ist nervös und in der Schule schlecht. Ganz von der Rolle ist die heftig pubertierende 14-jährige Julia, die sich herumtreibt und oft erst spät abends nach Hause kommt. Birgit kocht und wäscht und putzt, betreut Hausaufgaben und müht sich um das Gespräch mit ihrer großen Tochter. Sie fürchtet, ganz die Kontrolle zu verlieren. Julia stellt Ansprüche, will unbedingt teure Klamotten und natürlich ein Handy. Weil all das unerschwinglich ist, fühlt sie sich als Paria und wird immer schwieriger. Selbstverständlich hat Birgit keinen Zugang zum Internet. Von einem Provider oder einem Server hat sie noch nie etwas gehört. Solche Begriffe sind ihr völlig fremd. Woher sollte sie auch die Zeit nehmen, sich kundig zu machen? Und selbst wenn sie Bescheid wüsste, es würde ihr nichts nützen. Schon mehr als einmal war das Telefon gesperrt, weil Birgit die Rechnung nicht bezahlen konnte. Birgit ist schon froh, wenn sie in ihrem tristen Alltag einigermaßen über die Runden kommt. Birgit mangelt es an den kulturellen Codes der Informationsgesellschaft. Aber ist das der Grund für ihre Armut? Ich finde, es verhält sich in Wahrheit genau umgekehrt. Weil sie arm ist, bleibt sie auch von den kulturellen Codes ausgeschlossen. Die durch blinde gesellschaftliche Mechanismen erzeugte Armut bildet den Auswurf der Informationsgesellschaft, die bekanntlich die härteste Markt- und Konkurrenzwirtschaft seit dem Frühkapitalismus ist. Für die Bobos hört sich das etwas unschön an. Sie wollen sich die Alltagsprobleme der Birgits nicht einmal vorstellen. Aber natürlich sind sie im Prinzip immer tolerant und offen für alles, was es so gibt auf dieser Welt, die trotz alledem für sie die beste aller möglichen darstellt. Und so haben sie auch schon einen neuen Politikertypus hervorgebracht, der heute in allen Parteien vorherrscht und vor lauter pragmatischem Wohlwollen kaum laufen kann. Dieser Typus repräsentiert die sogenannte neue Mitte, die soziale Minderheitskultur der Informationsgesellschaft. David Brooks, der den Begriff der Bobos erfunden hat und sich selber zu dieser Schicht rechnet, beschreibt die daraus hervorgegangene politische Klasse mit unfreiwilliger Ironie. Die Politiker, die in dieser neuen Ära Erfolge feiern, haben die 60er Jahre der Bohème und die 80er Jahre der Bourgeoisie geschickt verrührt. Diese Politiker suchen einen dritten Weg neben den alten Kategorien links und rechts. Sie treten ein für leidenschaftlichen Konservativismus, praktischen Idealismus, nachhaltige Entwicklung, intelligentes Wachstum. Es gibt da kein System aus zusammenhängenden Ideen, die man herausfordern und widerlegen könnte. Stattdessen immer nur Zugeständnisse und Freundlichkeit. Sie schlendern freudig auf ihrem Pfad dahin, versöhnlich, einnehmend, und immer glücklich. Für die Armut haben die Bobo-Politiker eine Formel, die in aller Schlichtheit lautet: Armut kommt von mangelnder Qualifikation. Als Aufforderung an die Armen heißt das: Qualifiziert euch, werdet Bobos, denn Bobos sind immer glücklich und verdienen einen Haufen Geld, weil sie so überaus informiert sind. Bloß soll diese Qualifikation selber möglichst kein Geld kosten oder jedenfalls nicht allzu viel. Aber selbst wenn wirklich Qualifikationsprogramme aufgelegt werden, woher sollen die Birgits die Zeit dafür nehmen, wenn es andererseits nicht einmal ausreichend Kindergartenplätze gibt? Und für den Fall, dass die Qualifikation wunderbarerweise trotzdem gelingen würde, wie soll der Arbeitsmarkt Millionen von zusätzlich informationell qualifizierten Menschen aufnehmen, wo doch die New Economy schon zusammengebrochen ist? Werden sie bei Milchmädchenrechnungen ertappt, lächeln die Bobo-Politiker zwar weiter freundlich, aber hinter dem Rücken halten sie noch andere Mittel bereit, wie David Brooks für die USA in aller Versöhnlichkeit zu berichten weiß. Die beiden Schlüsselworte des politischen Projekts der Bobos sind gegenwärtig Gemeinschaft und Kontrolle. In der amerikanischen Gesellschaft kann man überall die Anstrengungen beobachten, die unternommen werden, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken und Autorität wiederherzustellen. Eine historische Welle von Sozialreformen ist über das Land hinweggeschwappt. Lokale Behörden, Staats- und Bundesbehörden erlegten Empfängern von Sozialleistungen mehr Einschränkungen auf. Viele Städte verfolgen Betteln, Landstreicherei, das Trinken von Alkohol in der Öffentlichkeit. Die Polizei bekam in Gebieten mit hoher Kriminalitätsrate mehr Befugnisse. Da heißt es also Knüppel aus dem Sack und immer drauf auf die sogenannten Sozialschwachen. Die Maske der Toleranz fällt, sobald sich die Verhältnisse nicht mehr schönreden lassen. Die Herausgefallenen sind selber schuld, weil die gesellschaftliche Ordnung als beste aller möglichen einfach nicht schuld sein kann. Und wie die USA als letzte Weltmacht den globalen Ton angeben beim Hightech-Bombardement von Notstandsgebieten des Weltmarktes, so auch bei der verschärften Züchtigung von Sozialhilfeempfängern. Aus aller Welt pilgern ganze Stadtverordnetenversammlungen nach Wisconsin, um sich anzuschauen, wie man die Unwilligen in Billigjobs hineinprügelt oder sie jedenfalls aus jedem Anspruch auf Hilfe und damit aus der Statistik verjagt. Auch auf diesem Gebiet können die Bobos offenbar kreativ und unkonventionell sein. Die drohende Parole der neuen Mitte heißt jetzt: Es gibt kein Recht auf Faulheit. Kein Wort darüber, dass nicht einmal genügend Billigjobs aus dem Hut gezaubert werden können. Völlig egal ist es, ob eine Arbeit nützlich, ob sie unsinnig oder gar gemeingefährlich ist. Und schon gar nicht wird gefragt, ob sie zumutbar ist. Denn zumutbar ist sowieso alles. Soll der Mensch des Menschen Schuhputzer und Domestike sein? Aber ja, sagen die Bobos. Wenn es der Beschäftigung dient, muss notfalls auch der Pazifist in der Munitionsfabrik arbeiten und die gläubige Katholikin im Pornoladen, was halt so angeboten wird auf dem Markt. Zusammengestrichen werden nicht nur die Gelder der Sozialhilfe, sondern auch die Etats des Gesundheitswesens und der Altenpflege für Minderbemittelte. Die Bobos haben gelernt, dass Zahlungsfähigkeit letzten Endes die einzige wirkliche Existenzberechtigung darstellt. Für mich strahlt diese ganze Kampagne eine übelkeiterregende Niedertracht aus. Aber vielleicht sind meine Empfindungen altmodisch. Denn nur wenig Protest regt sich. Im Gegenteil, eine solche Kampagne scheint äußerst populär zu sein in einer Gesellschaft, die durch den globalisierten Konkurrenzkampf zunehmend sozial verroht. So überbieten sich die Bobo-Politiker gegenseitig in Konzepten für die Schuhriegelung und Demütigung der Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger. Je weiter die Informationsgesellschaft fortschreitet, desto mehr wird sie sozial gespalten und desto härter greifen die Mechanismen der Ausgrenzung. Wenn das schon das Erscheinungsbild der westlichen, sogenannten reichen Länder ist, wie muss es dann erst in der dritten Welt aussehen? Die Investmentbank Merrill Lynch schätzt, dass im Jahr 2005 knapp 1 Milliarde Menschen Zugang zum Internet haben werden. Bis dahin dürfte allerdings die Weltbevölkerung auf 6,5 Milliarden angewachsen sein. Schon daraus geht hervor, dass diese optimistisch verkündete Prognose in Wirklichkeit keine gute ist. Nimmt man die ganze Welt und nicht bloß die kapitalistischen Kernländer zum Maßstab, dann vergrößert sich die Zahl der Ausgegrenzten von 50 bis 70 auf 80 bis 90%. und betrachtet man die riesigen Armutszonen des Weltmarkts für sich allein, dann schrumpft der Prozentsatz der aktiven Teilnehmer an den Kulturtechniken der Informationsgesellschaft unter die Promillegrenze. Dabei handelt es sich bei der Schätzung von Mary Lynch um eine blauäugige mechanische Hochrechnung des gegenwärtigen Wachstumstempos. Ende des Jahres 2000 hatten nur 400 Millionen Menschen weltweit regelmäßig Zugang zum Internet. In Wirklichkeit ist es eher unwahrscheinlich, dass sich diese Zahl im kommenden Jahr fünft mehr als verdoppeln wird. Denn die Sättigungsgrenze wird schon viel früher erreicht, weil sie nicht durch Bedürfnisse und technische Möglichkeiten bestimmt wird, sondern durch die Kaufkraft. Heute stellen Nordamerika, Japan und Westeuropa 75% der Internetnutzer. Die USA allein machen ein Drittel aus. Die überwiegende Mehrheit der Weltbevölkerung und ihre Verhältnisse kommen im Optimismus der Bobo-Kultur gar nicht mehr vor. Fortaleza im Nordosten Brasiliens, direkt an der Küste des Atlantik. An dieser Stelle sollen die Portugiesen zuerst gelandet sein. In den letzten Jahrzehnten hat sich die Einwohnerzahl der Stadt auf 2,5 Millionen verzehnfacht, während das Hinterland entvölkert wurde. Es gibt nicht einmal Villenviertel. Ein schmaler Streifen am Strand wird von Wolkenkratzern beherrscht, die Touristenhotels und Eigentumswohnungen der Oberschicht beherbergen. Gleich dahinter beginnt jener andere Ozean der Armut, von heruntergekommenen Stadtvierteln bis zu den Blechhütten der Slums. Mich hat das Flugzeug hier an Land gesetzt. Auf Einladung der Universität soll ich einen Vortrag über die Krise von Arbeitsgesellschaft und Weltwirtschaft halten. Es herrscht brütende Hitze. Im Hotel liegt auf der Bettdecke ein kleines Präsent des Hauses. Keine eingewickelte Praline oder dergleichen, sondern eine Packung Kondome. Schon am ersten Abend werde ich darauf aufmerksam gemacht, dass nur wenige Schritte vom Hotel entfernt in aller Öffentlichkeit der Kinderstrich zu besichtigen ist. Es handelt sich der Gestalt nach um 13- bis 14-jährige Mädchen mit spillerigen Beinchen und den Gesichtern von 40-Jährigen. Offensichtlich ein Teil der Weltjugend, der nicht mit dem elektronischen Joystick aufgewachsen ist, sondern mit etwas ganz anderem. Wie soll man diesen Riss in der Realität verarbeiten? Am besten dadurch, dass man diese Dinge ausblendet und verdrängt. So scheint die Devise der freundlichen und immer glücklichen Informationseliten zu sein. Matthias Horks, ein deutscher Trendforscher und Trendsetter der digitalen Kultur, kennt auch das Rezept, wie unschöne und unerwünschte Informationen in der Informationsgesellschaft platt gemacht werden, indem man sie nämlich virtualisiert. Die hässliche Wirklichkeit wird ein bisschen für unwirklich erklärt, weil sie nicht die eigene ist. Der medienkompetente, souveräne Informationskonsument, so Horks, zappt sich die Welt der anderen einfach aus dem moralischen Blickfeld. Er fühlt sich nicht mehr für jedes Elend, das ihm auf dem Bildschirm gezeigt wird, persönlich verantwortlich. Positiv ausgedrückt, er kann zwischen seiner Wirklichkeit und der Medienrealität unterscheiden. Er ist in der Lage, abzuschalten, eine Grenzlinie zwischen seinem psychischen Wohlbefinden und der Flut der Mitteilungen zu ziehen. Mit anderen Worten, was wirklich wirklich und was bloß medial wirklich ist, scheint ganz willkürlich nach Maßgabe des subjektiven psychischen Wohlbefindens wählbar zu sein. Für einen sozialen Autismus, der nur noch das eigene Ich als Erfahrung hat, werden Realität und mediale Inszenierungen austauschbar. Es ist wohl keine allzu gewagte Annahme, dass auch etliche Bobos zur Kundschaft am Strand von Fortaleza gehören. Aber was macht das schon, wenn sogar das eigene Handeln bloß als irgendein Film verstanden werden kann? Es ist keineswegs ein Film, das mir bei der Diskussion im soziologischen Seminar der Universität eine junge Studentin in der ersten Reihe auffällt, die Schwielen an den Händen hat wie ein Hafenarbeiter. Ich bin so indiskret, nach der Ursache zu fragen. Der Dolmetscher zögert einen Moment, dann übersetzt er die Antwort. Die Schwielen kommen daher, dass sie ständig Bücher mit der Hand abschreibt. Sogar das Kopieren käme zu teuer. So viel zum wirklichen Stand der globalen Informationsgesellschaft. Dabei gehört Brasilien noch nicht einmal zum ärmsten Teil des gegenwärtigen Weltsystems. Der eigentliche Lazarus-Kontinent des universellen Weltmarkts ist Afrika. Dort fehlt größtenteils schon eine ganz elementare Voraussetzung der informationellen Kulturtechniken, nämlich die Infrastruktur eines Telefonnetzes. Nur 3% der weltweiten Telefonleitungen liegen in Afrika. Als 1995 die G7-Konferenz in Brüssel euphorisch über die Möglichkeiten zur globalen Gestaltung der Informationsgesellschaft diskutierte, musste sie sich von Thabo Mbeki, dem Vizepräsidenten Südafrikas, über einige peinliche Tatsachen aufklären lassen. In Manhattan, so Mbeki, gibt es mehr Telefonleitungen als in Afrika südlich der Sahara. Und mehr als die Hälfte der Menschheit hat noch nie im Leben einen Telefonhörer in der Hand gehabt. Daran hat sich bis heute so gut wie gar nichts geändert. Ich kann gut nachvollziehen, wie man sich fühlt als jemand, der mit ungewohnten Alltagserfahrungen oder mit einer zunächst fremden Kulturtechnik konfrontiert wird. Ich ging in die 10. Klasse des Gymnasiums und bei einem Ausflug beauftragte mich der Lehrer, von einer Telefonzelle aus im Schulsekretariat anzurufen. Unmöglich zu gestehen, dass ich tatsächlich noch nie telefoniert hatte. Vor der Wählscheibe kam mir die Erleuchtung. Und mit zittrigen Fingern brachte ich das Gespräch zustande. Natürlich ist es kinderleicht, neue Kultur- und Kommunikationstechniken zu erlernen. Vorausgesetzt, die sozialen Bedingungen sind gegeben. In den westlichen Ländern wurde das Telefon noch zum allgemeinen gesellschaftlichen Standard. Beim Personal Computer und Internet begann schon die neue soziale Spaltung. In Afrika und in anderen großen Armutsregionen des Weltmarkts bleibt aber selbst der Telefonstandard für die große Masse ebenso Utopie wie die Möglichkeit, als Urlaubsreisender andere Länder zu besuchen. Die soziale Frage ist viel komplexer und tiefgründiger, als es die Propagandisten der Informationsgesellschaft wahrhaben wollen. Es gibt ein tiefgestaffeltes System von Voraussetzungen, an deren Ende erst eine hybride Technik wie das Internet erscheinen kann. Und der Mangel dieser Voraussetzungen wird entlang des globalen Armutsgefälles immer drastischer. Internetkurse sind in einem Land ohne Telefonnetz, sogar im technischen Sinne, ungefähr so nützlich wie die berühmten Kühlschränke für Eskimos oder Zentralheizungen für Äquatorbewohner. Aber das ist noch lange nicht alles. Scheitert die Informationskompetenz für Birgit am fehlenden oder unbezahlbaren Kindergartenplatz, so geht es in der dritten Welt um primitivste Lebensnotwendigkeiten. Denn ein Problem wie die kommunikationstechnologische Infrastruktur ist für einen Menschen erst einmal völlig irrelevant, der 5 Kilometer zur nächsten Trinkwasserstelle laufen muss. Während in der Wirtschaftspresse illusorische Prognosen über die globale Ausdehnung des Internetzugangs veröffentlicht werden, finden sich gleich daneben, etwa im Handelsblatt, Berichte über den rückläufigen Zugang zum elementaren Lebensgut Wasser. Der nächste große Krieg findet um Wasser statt. Sei es im Nahen oder Mittleren Osten, in Süd- oder Südwestafrika, in den nördlichen Grenzgebieten Chinas oder in Zentralasien. Schon in den beiden nächsten Jahrzehnten wird sich die Versorgung mit Wasser dramatisch verschlechtern. Mehr als 40% der für das Jahr 2025 prognostizierten Weltbevölkerung von fast 8 Milliarden Menschen werden Probleme mit der Wasserversorgung haben. Und nicht nur in der dritten Welt. In Kalifornien beispielsweise ist die Wasserkrise bereits jetzt absehbar. Aussagen des dortigen Umweltministeriums gehen so weit, den florierenden Weinbau in Frage zu stellen. In Spanien, wo viele der südlichen Touristenzentren inzwischen zu Lasten der heimischen Bevölkerung bevorzugt mit Wasser versorgt werden, mehren sich die Krisenjahre. Ein Bericht der UNO spricht davon, dass von den derzeit 6 Milliarden Menschen über 1 Milliarde, überwiegend in der dritten Welt, überhaupt keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser hat. Das wird sich auch nicht ändern. Die Arroganz der Informierten wird nur noch übertroffen von ihrer Ignoranz angesichts der Probleme, die ihre Wirtschafts- und Lebensweise weltweit erzeugt. Billigjobs für Sozialhilfeempfänger finden die Bobos in Ordnung, aber nicht spannend. Spannend finden sie es, wenn ein neuer Flachbildschirm präsentiert wird oder ein Gerät für das mobile Internet. Sie glauben, dass alle Probleme letzten Endes durch technische Entwicklung lösbar oder durch Design retuschierbar sind. In sozialen Begriffen können sie gar nicht denken. Den meisten von ihnen sind auch ökonomische Zusammenhänge fremd, obwohl oder gerade, weil sie sich als Träger der sogenannten Aktienkultur verstehen. Zu den Mechanismen von Markt und Konkurrenz haben sie eher das Verhältnis einer abergläubischen Verehrung, als deren Schamanen die Investmentbanker auftreten. Die Macher der Virtualität hegen letzten Endes die Erwartung, dass auch die sozialen Probleme gewissermaßen virtuell gelöst werden können. Armut soll nicht nur durch Qualifikation verschwinden, sondern auch durch elektronische Teilhabe. Vom vermeintlichen Weltbürger im Internet versprechen sich die Bobos eine Revitalisierung der Demokratie und eine Überwindung der sozialen Kluft. So begeisterte sich die Wirtschaftswoche in einem Report über die Demokratie.de. Der Bürger gewinnt in der Freiheit des Netzes mehr Einfluss. Nationale Verbrauchssteuern muss nicht zahlen, wer digitale Güter über das Internet einkauft. Verstaubte Hochschulen kann der ignorieren, der sich an der zunehmenden Zahl virtueller Ableger von internationalen Spitzenunis einschreibt. Und schlechte Geldpolitik kann der Bürger durch den Kauf privat ausgegebener Cyberdollars sanktionieren. Die Macht des Bürgers nimmt aber auch zu, weil er sich über das Netz mehr und leichter in die Politik einmischen kann. So wie im kalifornischen San Carlos, das seinen Einwohnern eigens eine Website für Beschwerden aller Art eingerichtet hat. Der Zugang zur Politik kann per Mausklick wieder leichter, die Teilhabe spannender werden. Sicherlich ist das Internet eine wichtige Informationsquelle gerade für Menschen, die von den globalen Warenströmen abgeschnitten sind. In Fortaleza beispielsweise sind die wenigen freien Zugänge in der Universität ständig belagert. Aber das Internet löst nicht die Frage des Zugangs zum Internet, ebenso wenig wie den Durstigen aus dem Bildschirm Wasser entgegensprudelt. Die elektronische Demokratie bleibt eine Spielwiese der Ins, ohne den Outs eine reale Hilfe zu sein. Die verspielte neue Informationselite sitzt auf einem sozialen Pulverfass. Und wie die Finanzmärkte haben es solche Pulverfässer an sich, dass sie immer dann in die Luft fliegen, wenn man es am wenigsten erwartet. In SWR 2 Wissen hörten Sie die Arroganz der Informierten, Eliten und globale Ausgrenzung im Internetzeitalter von Robert Kurz. Morgen um 8.30 Uhr hören Sie in der Aula nicht nur Anglizismen, der Wortschatz heute. Ich weise noch hin auf unser Wissenschaftsmagazin Campus um 10.05 Uhr heute, unter anderem mit folgenden Themen: Gelber Rauch am gelben Fluss, umweltverträgliches Wachstum in China und was der Westen dazu beitragen kann. Und Verleger aus Verlegenheit, wie Universitätsbibliotheken den Informationsfluss vor dem Austrocknen bewahren wollen. Wissenschaftsmagazin Campus um 10.05 Uhr. SWR 2 Programmtipps. 14.05 Uhr Dschungel für Kinder. Wohin geht Papa mit der Axt? Ma, wohin Papa mit der Axt geht? Zum Schweinestall raus. Gestern Nacht sind Ferkel auf die Welt gekommen. Ich verstehe nicht, zu was er deine Axt braucht. Ach, eins von den Ferkeln ist ein Kümmerling. Es ist ganz klein und schwach und wird nie was Richtiges werden. Darum hat dein Vater beschlossen, es wegzutun. Wegzutun? Du meinst umbringen? Nur weil es kleiner ist als die anderen? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Fern, was hast du vor? Bitte, Papa, nicht umbringen. Bring es nicht um. Das ist gemein. Wilbur und Charlotte. Regie Robert Schön. Dschungel für Kinder, 14.05 Uhr. 19.05 Uhr, festlicher Radiosommer live. Europäisches Musikfest Stuttgart. Aus der Stuttgarter Liederhalle übertragen wir das Eröffnungskonzert. Das Gustav Mahler Jugendorchester spielt unter der Leitung von Ingo Metzmacher. Der Solist in Karl Amadeus Hartmanns Concerto Funebre für Violine und Streichorchester ist Leonidas Kavakos. Außerdem zu hören Les Offrandes oubliées von Olivier Messiaen und die 5. Sinfonie von Gustav Mahler. Das Gustav Mahler Jugendorchester, Leonidas Kavakos, Violine, Leitung Ingo Metzmacher. Live vom Europäischen Musikfest Stuttgart. Festlicher Radiosommer live, 19:05 Uhr bis ca. 21:20 Uhr.